Vor kurzem erschien im Hamburger Abendblatt eine Umfrage zum Thema, was sind die größten Sorgen der Deutschen? Das Ergebnis: 71% sehen ihre größte Sorge im Klimawandel. 65% in neuen Kriegen. Da war denn der Präsident von Nordkorea abgebildet. 63% in Terroranschlägen. 62% in der Kriminalität, 59% in der Altersarmut und lediglich 45% in der Zuwanderung und nur 33% in der Arbeitslosigkeit. Alles Dinge, die ja auch wirklich Angst machen. Und ich meine, das ist auch verständlich und sollte von uns Christen nicht so fromm weggelächelt werden. Selbst unser Herr Jesus Christus spricht ja davon, dass es eigentlich ganz normal ist, wenn wir in der Welt Angst haben. Er gibt dann auch gleich ein paar Hilfen dazu und sagt, wie man das überwinden kann, dass er als Herr dieser Welt und als Sohn Gottes ja die Welt überwunden hat. Aber es bleibt dabei, in der Welt hat man Angst. Und der Theologe Helmut Thielicke gibt uns dazu folgende Ratschläge. Wenn die Angst vor der nächsten Zukunft allzu groß wird, dann solltest du Gott einfach einmal mitten in den Wettern zu loben wagen. Denn Gott loben heißt, die Welt von ihrem Ende, vom großen Sieg Gottes her zu sehen. Wer Gott lobt, fürchtet sich nicht. Und der zweite Ratschlag: Uns Christen ist in dieser bedrohlichen Weltenstunde folgende Aufgabe zugewiesen. Als Nüchterne unter den Berauschten und als Gelassene unter den Aufgeregten zu leben, um so zu Zeugen des Friedens inmitten der Bedrängnis zu werden. Zu Leuten, die zwar nicht wissen, was kommt, die aber wissen, wer kommt und wer im Wetter bei uns sein wird. Und ein Gebet dazu: Herr, mach uns frei von unseren Ängsten, mach uns frei für den Weg zu dir, auch wenn es ein Weg durch Unsicherheiten und Gefahren ist. Du stehst darüber. Lass uns auf dich sehen. Und wo wir im Zweifel den Blick von dir abwenden und zu sinken beginnen, da hilf uns. Gib uns die Kraft, deine rettende Hand zu ergreifen, die uns zu dir zieht, hinein in das Vertrauen und Geborgensein. So dürfen wir als Christen mit diesem Thema umgehen. Und dabei wollen wir uns freuen auf Gottes neue Welt, in der all diese Ängste nicht mehr sein werden. Und das ist mein Thema heute Morgen: Gottes neue Welt, was für eine Perspektive. Vorweg noch eine kleine Geschichte. Mir ist der Himmel abhanden gekommen, sagte die sterbende, fromme 94-jährige Mutter eines Kollegen, berichtete der Religionssoziologe Professor Eberts aus Freiburg in einer morgendlichen Sendung von NDR Kultur, in der es zum Thema Glaubenssachen ging. An den Himmel kann ich nicht mehr glauben, war das Thema. Dabei meinen wir doch, je älter, desto frömmer, so hieß auch die Sendung. Und wir? Ist auch uns der Himmel abhanden gekommen? Ich lese zu unserem heutigen Predigttext einen biblischen Text aus der Offenbarung 21, Vers 1 bis 7. Offenbarung 21, 1 bis 7. Unter diesem Thema: Gottes neue Welt, was für eine Perspektive. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine mächtige Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe die Stätte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagte, schreibe, denn diese Worte sind wahr und gewiss. Und er sprach zu mir, sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen zu trinken geben, aus der Quelle des Lebenswassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles zu eigen bekommen. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gottes Welt, was für eine Perspektive. Unter 5 Abschnitten und Gedanken möchte ich das gerne mit euch heute Morgen bedenken. Zuerst, Gott selbst schafft ein Neues. In den vorigen Kapiteln der Offenbarung wird viel darüber geschrieben, was alles einmal kommen wird. Die Offenbarung ist ein höchst spannendes Buch, manchmal so ein bisschen geheimnisvoll, aber man muss sie immer noch mal wieder neu lesen, vielleicht auch mit anderen Übersetzungen. Da gab es Enthüllung und Beschreibung der Abgründe in die Geschichte, bis hin zur finstersten Verworfenheit. Hier nun im 21. Kapitel hat man den Eindruck, als ob so 2 Hände die Dunsthülle beiseite tun, um nun endlich das Allerheiligste sichtbar zu machen. Mit dem Endziel, Gott wird sein alles in allem. Gott wird sein alles in allem. Unser Fassungsvermögen, unsere Vorstellungen reichen nicht aus, um das zu begreifen. Selbst der Seher Johannes, immerhin ein Prophet Gottes, der ringt hier förmlich um Worte, um das, was er sieht, so einigermaßen verständlich rüberzubringen. Unsere Gemüter sind da viel zu klein für diese Neuschöpfung, für diese Vollendung. Aber lasst uns mal ein bisschen versuchen, uns da heranzutasten. Sehen wir uns den Text einmal an. Das erste, Gott selbst schafft ein Neues. Unsere Erde gibt's nicht mehr. Auch nicht mehr den jetzigen sichtbaren Himmel. Kein Meer wird mehr da sein. Alles Kreatürliche ist weg, vernichtet, verschwunden. Schon in Offenbarung 20, Vers 11 lesen wir, dass die Erde und der Himmel vor Gottes Angesicht flohen und ihr Platz nicht mehr da sein wird. Also nicht so ein bisschen Kosmetik oder Restaurierung an der jetzigen Welt. Herstellung von besseren klimatischen Verhältnissen oder Schaffung lebenswerten Lebens. Alle diese ehrenwerten Bemühungen und auch die lebensnotwendigen Bemühungen, die sind zu Ende. Es gibt sie nicht mehr, unsere geliebte, manchmal auch gefürchtete Erde. Mit ihren Elementen, die uns ja oft zutiefst auch ängstigen. Gott, der Herr, schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er gestaltet quasi so eine zweite Schöpfung, schafft ein neues Paradies, das er damals ja 2 Menschen zur Verfügung gestellt hatte. Alles ist neu. Wie schafft Gott nun dieses Neue? Im Text steht, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Wir merken, dem Johannes fehlen einfach die Worte. Er kann es nur vergleichen mit einer wunderschön geschmückten Hochzeitsbraut. Alle erfreuen sich daran, ergötzen sich an diesem Anblick. So hübsch, so schön, ja traumhaft schön ist das von Gott neu Geschaffene. Und es entsteht nicht so, wie wir bauen, Fundament und Stein auf Stein. Solch ein Bauen führt immer nur zu menschlichen Eitelkeiten, zu Babel, niemals zu einer Gottesstadt. Gott schafft vom Himmel her etwas ganz Neues. Aus seiner Nähe, aus seiner heiligen Umgebung her entsteht dieses neue Jerusalem. Und was ist drin in dieser neuen Stadt? Das wäre das Zweite. Merkmale der neuen Welt Gottes. Ich will nicht von den goldenen Gassen sprechen und mich auch nicht da in Spekulationen verlieren, in Annahmen und Wahrscheinlichkeiten. Da gibt es ja zig Bücher, daran will ich mich nicht halten. Ich möchte mich an den Text halten. Und da lesen wir im selben Kapitel in Vers 22. Ich sah keinen Tempel in der Stadt, Denn Gott, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Also, es gibt kein Tempel mehr. Es gibt keine Kirchen, es gibt auch keine Gemeindehäuser mehr, die wir vielleicht noch anbauen oder umbauen oder neu gestalten mehr. Wir brauchen keine Spenden mehr zu sammeln. Gott selbst ist der Tempel, der Mittelpunkt. Kapitel 22, Vers 1. Und der zeigte mir den Strom des Lebenswassers, klar wie Kristall, der von dem Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Das Meer ist nicht mehr, aber es gibt so einen lebendigen Wasserstrom, an dessen Ufer man 12-mal im Jahr Früchte wachsen sieht. So paradiesische Zustände, ohne Unkraut, ohne Gartenarbeit und Einsatz, sind ihr hier vor euch. Alles vorbei. Paradiesische Zustände. 22, Vers 5. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen keine Lampe, kein Sonnenlicht mehr. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Energieknappheit ist vorbei. Gott erleuchtet alle und alles. Und es wird auch kein langweiliges Herumstehen im Himmel geben oder so ein ewiges Halleluja singen. Gott wird sicherlich angebetet werden mit Lobpreis und allen schönen Liedern. Mal gucken, mit welcher Musikform. Das wird nochmal spannend werden. Aber hier ist auch die Rede vom Regieren. Es wird regiert dort. Also vom Tätigsein, vom Handeln, vom Tun. Und die Ausleger bringen das so in Zusammenhang mit dem göttlichen Befehl an die ersten Menschen, zu herrschen über Natur und über alle Tiere. Und ich könnte mir an der Stelle vorstellen, dass es noch viel, viel weiter geht. Denn das von Gott geschaffene Weltall, man muss ja nur mal bei einem sternklaren Himmel sich das anschauen und sich vorstellen, was alles uns umgibt an Schöpfung Gottes. Das ist ja groß genug und irgendwie wird es dann wohl überall auch von Leben bevölkert werden. Und es wird dort regiert werden. Wer wen regiert, das weiß ich nicht. Es ist sicherlich nicht so kompliziert wie im Moment mit unseren Koalitionsverhandlungen in Berlin und wohl auch noch in Niedersachsen. Aber es wird regiert mit dem Auftrag Gottes. Mit dem Auftrag Gottes. Und die Frage ist, wie es den Menschen ergeht in dieser neuen Welt. Vers 3 und 4 lesen wir. Siehe, die Stätte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mit sein, denn das Alte ist vergangen. Von dieser tiefen, engen Gemeinschaft Gottes mit seinen Kindern, mit seinen Menschen, diesem dichten Beieinandersein, diesem Zusammenwohnen ist der Johannes so überwältigt, dass er nur schreiben kann, was alles nicht mehr sein wird. Was ist, ist die Liebesbeziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Und hier leuchtet ein Stück praktische Herrlichkeit hervor. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wie viel wird auch in unseren Gemeinden und unseren Familien geweint und getrauert? Wie wurde Gott um das Leben von Menschen angefleht? Und wie bleibt so manches unverstanden und rätselhaft, grausam und hart? Und wir mussten uns beugen unter Gottes Willen und seine Gedanken, die eben weit höher sind als unsere und viel zu weit entfernt von uns, als dass wir sie verstehen könnten. Aber das alles ist einmal vorbei. Es gibt keine Tränen mehr. Wir werden nachträglich vielleicht noch getröstet, weil wir ein bisschen in Gottes Gedankengänge eingeweiht werden. Da weinen wir vielleicht noch, aber schon mit einem Lächeln auf dem Gesicht und einem ewigen Frieden, den Gott selbst uns schenkt. Kein Leid mehr über grausames Unrecht, keine Schmerzensschreie in den Zellen und KZs wird es mehr geben, keine Krankheit, kein Leid, keine Schmerzen, auch keine chronischen Schmerzen, die wir oftmals nicht erklären können, wo wir dann Gott auch fragen, warum das alles? Wir verstehen dich nicht, Gott. das ist alles vorbei. Sogar der Tod ist vorbei. Alles Böse, Schlimme wird von Gott vernichtet. Ich glaube, hier reicht unser Vorstellungsvermögen fast nicht aus, das zu begreifen. Und selbst der Johannes, merken wir hier, hat Mühe damit. Er muss vom Herrn selber nochmal aufgefordert werden, das nun auch wirklich aufzuschreiben. Vers 5, schreibe, denn diese Worte sind wahr und gewiss. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wir haben richtig gehört und gelesen, alles wird neu. Alles Bruchstückhafte, alles manchmal krampfhafte sich bemühen, hat ein Ende. Wir sind am Ziel, richtig, wirklich neu geworden. Das führt uns zum dritten Punkt, ich bin dabei. Bin ich das? Wir waren ja eben schon so ein bisschen abgerückt, schon fast im Himmel gelandet und kamen ins Schwärmen und ins innerliche Anbeten und Danken über das, was uns dort erwartet. Von Gott geschaffen und bereitet, ein völliges Neuwerden, da wollen wir dabei sein. Lasst uns der Frage einmal nachgehen, wer denn dabei ist. Für wen Gott diese neue Welt bereitet hat. Im Gebet wurde vorhin erwähnt, dass Gott vor Grundlegung der Welt schon uns erwählt hat und uns im Auge hat und Pläne hat oder so ähnlich. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Professor vor ein paar Wochen, der hat auch über die Erwählung gesprochen. Gott hat uns erwählt. Erstmal sagt er, Gott hat erstmal alle erwählt. Punkt. Und nun sagt er, ist es wie beim Bundespräsidenten, der wurde berufen und gewählt. Aber er ist dann erst Bundespräsident, wenn er sagt, ich nehme das Amt auch, Steinmeier hat noch gesagt, gerne an. Ich nehme das Amt gerne an. So sagte der Professor, ist das mit der Erwählung. Ich nehme diese Erwählung von Gott dankbar und gerne für mich an. Punkt. Da habe ich gedacht, so einfach habe ich es noch nie gehört. Ja? Wir waren ja, und hier steht der Text im Vers 3, die Stätte Gottes bei den Menschen und dass Gott bei ihnen wohnen wird und sie sein Volk sein werden und Gott selbst bei ihnen sein wird. Ehe wir zum Persönlichen kommen, lasst uns erstmal dieses ganz umfassende, gewaltige in den Blick nehmen. Es geht hier sicher um das den Messias erkennende Volk Israel. Und es geht auch um die an Christus glaubende Gemeinde. Vielleicht kann man das so als Grundstock, als Fundament bezeichnen. Aber ich glaube, es geht noch viel, viel weiter. Vielleicht helfen uns da Ausleger, die hier von den Völkern sprechen, die bei Gott sein werden. Die Völker bei Gott selbst oder Gott selbst wird bei ihnen sein. Nicht nur bei dem Volk, sondern bei den Völkern. Der Gott, der uns in diesen beiden gewaltigen Kapiteln 21 und 22 in der Offenbarung geschildert wird, ist auf jeden Fall ein größerer, als wir ihn uns manchmal zurechtbasteln oder vorstellen. Er wird in seiner Güte und Barmherzigkeit sicher viel mehr Menschen und Völker um sich versammeln, als nur unsere kleinen Freikirchen oder nur die Kirchen. Alle Völker. Und alle Religionsgemeinschaften sind aufgerufen, erst einmal hier dabei zu sein. Aber was ist das Kriterium, das das Wohn- und Lebensrecht in Gottes neuer Welt verheißt? Und da sind wir dann wieder nun ganz bei uns persönlich. Denn wir stellen uns ja auch diese Frage. Es ist einzig und allein die Liebe zum Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Die Liebe zum Lamm Gottes, dass der Welt Sünde trägt. Vers 6, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen zu trinken geben aus der Quelle des Lebenswassers umsonst. Das Lebenswasser ist da, aber trinken muss ich selber. Trinken und annehmen muss ich selber. Wenn man Durst hat, wird der nicht gelöscht, wenn der andere trinkt, sondern ich selbst muss es tun. Aber dann sind wir mit einbezogen in diesen großen Liebesbezug unseres Gottes nach Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben geschenkt bekommen. Geschenkt bekommen. Wer das glaubt, gehört zu Jesus, zum Lamm Gottes und hat damit Bürgerrecht in Gottes Reich. Das alleine ist Voraussetzung. Und nichts weiter. Nichts weiter. Keine Gebote, keine Gemeindeordnung, keine Satzung, keine Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde, Klammer auf, wiewohl das eine Hilfe ist, wenn man in Gemeinschaft lebt, aber es ist keine Bedingung. Keine Lebensweisen oder Tradition, wie man als Christ zu leben hat, das wissen die anderen ja immer ganz gut. Nichts weiter als dieses Trinken und diese Liebe zum Lamm Gottes. Das Danke sagen und Gottes Geschenk annehmen. Wenn wir im Gefängnis an der Stelle sind, wie man denn irgendwie Christ wird, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, so erzählen wir ihnen gerne, unseren Jungs, und sagen, hier liegt ein eingepacktes Paket, ein Geschenk für euch. Gucken Sie, ist natürlich nicht, aber eine unserer Mitarbeiterinnen hat es mal gemacht, die hat da wirklich was hingelegt. So. Interessant und persönlich wird es ja erst, wenn ich dieses Geschenk nehme, ausbüttel und auspacke und es danke, dankend annehme. Ganz einfach. In dem Moment, wo ich das Angebot Gottes persönlich annehme, als Geschenk, dass Jesus für mich gestorben ist, bist du ein Christ, sagen wir ihm. So einfach ist das. Darum heißt es ja auch ganz schlicht, es ist eine frohmachende, gute Nachricht. Ohne Bedingung. Und ich glaube, wir werden uns noch einmal wundern, wer sich dort in Gottes neuer Welt alles einfinden wird. Darum sollten wir hier auf dieser Erde weitherziger und barmherziger mit anderen Leuten sein, die vielleicht mal ganz quer und ganz anders glauben als ich und als wir. Und wir sollten selber und persönlich dankbar dafür sein, dass uns diese lebendige Quelle bekannt ist. Dann gilt, und da bin ich beim vierten Punkt, ein Christ lebt auf Zukunft hin. Die erste Rate hat er schon. Der Glaubensgrund ist gelegt, glaubt an Gott und glaubt an mich. So sind wir Nachfolger Jesu, seine Jüngerin und seine Jünger. Zu diesen Leuten sagt unser Herr, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und Jesus bittet immer wieder seinen Vater, uns nun zu sich auch einmal irgendwann in die Herrlichkeit mitzunehmen. Vater, ich will, Johannes 17, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Darauf freuen wir uns. Auf diese Zukunft, auf diese Verheißung hin leben wir. Das ist so etwas wie ein Angeld, wie eine erste Rate zum ewigen Glück zu Gottes neuer Welt. Aber unser Problem ist, dass wir nun mal ja noch nicht da sind. Das ist ja bei einigen, bei uns Älteren wohl nicht mehr so furchtbar lang, aber bei einigen noch ein ganz langer, weiter Weg. Und wir quälen uns in unserem Christsein hier herum, in unseren Ängstlichkeiten und Versuchlichkeiten, kämpfen mit den unerlösten Bereichen, wie Helmut Thielicke sie mal bezeichnet. Christus hat uns zwar das Herz abgewonnen, sagt er, aber pumpt dieses Herz nun das Blut auch in alle Glieder, in alle Extremitäten unseres Lebens? Oder bleiben nicht manche dieser Randzonen unseres Ichs noch klamm und kalt und unerlöst? In unserem Text haben wir uns deutlich gemacht, dass Jesus dem Durstigen, und Durstige bleiben wir ein Leben lang, zu trinken geben wird aus der Quelle des Lebenswassers umsonst. Wir dürfen heute schon das ewige Leben ein bisschen vorkosten. Papst Benedikt hat darüber ausführlich in seinem zweiten Band über Jesus von Nazareth geschrieben. Er hat da drei ganz lesenswerte, dicke Wälzer geschrieben, aber ganz fromm, ganz biblisch, einfach auch lesenswert. Ein großer Gewinn. Ich habe sie alle drei irgendwann mal gelesen. Ich bin ja Rentner, ich habe ja auch Zeit zum Lesen. Das ist das ewige Leben, schreibt er, dich, den einzig wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ewiges Leben ist das Leben selbst, das eigentliche Leben, das auch in dieser Zeit schon gelebt werden kann. und dann durch diesen den physischen Tod nicht mehr angefochten wird. Darum geht es, jetzt schon das Leben, das wirkliche Leben zu ergreifen, das durch nichts und niemand mehr zerstört werden kann. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Johannes 11. Die frühen Christen haben sich von solchen Texten hier einfach die Lebenden oder die Lebendigen genannt. Der Mensch hat es nicht aus sich selbst für sich allein genommen. Durch die Beziehung zu dem, der selbst das Leben ist, wird auch er ein Lebender. Solch ein Lebender möchte ich gerne sein. Damit komme ich zum fünften Punkt. Gott wird sein, alles in allem. Gott wird sein, alles in allem. Vollkommenheit ist angesagt. Dazu lesen wir im 1. Korintherbrief in dem großartigen Kapitel 15, wo es um die Auferstehung geht, eine Menge. Da ist die Rede vom Tod, der vom Sieg förmlich verschlungen ist, und vom Auferstehen in Herrlichkeit und Kraft. Paulus dankt Gott, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Und in der Mitte dieses Kapitels steht der verheißungsvolle Satz, der die Vollkommenheit ausdrückt. Wenn aber alles ihm unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Mir geht nicht. Das ist Vollkommenheit pur. Gott selbst und sein Sohn Jesus Christus sind am Ziel und wir mit ihm. Darauf freuen wir uns, daraufhin leben wir. Drei kurze Beispiele zum Schluss, wie Menschen dies erlebten, wie sie sich am Ende ihres Lebens zu Gottes neuer Welt stellten. Am Vorabend seines Todes telefonierte der Theologe Karl Barth mit seinem Freund Eduard Thorneisen. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau, in Washington oder Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber von ganz oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir zuversichtlich, auch in dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Es wird regiert. Als der Vater des Theologen Adolf Schlatter im Sterben lag, kamen so die frommen Stundenbrüder, so nannte man die Leute aus den sehr engen Brüdergemeinden, damals die Stundenbrüder, und standen um sein Lager herum. Und sie suchten ihn rührend und erbaulich zu trösten. Bald wirst du in Zions goldenen Hallen sein und auf das kristallene Meer blicken. Bald wird dich der Glanz am Throne des Lammes umhüllen. Und so redeten sie und ließen ihre fromme, aus ehrwürdigen Bildern der Bibel genährte Fantasie spielen. Da richtete sich der Sterbende noch einmal auf und fuhr sie an. Lasst mich in Frieden mit dem Quark. Ich wünsche nur, am Halse des Vaters zu hängen. Und von Dietrich Bonhoeffer wird berichtet, kurz vor seiner Hinrichtung: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Wir haben noch ein Bibelwort zum Schluss, das aus Hebräer 13, 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen die zukünftige. Und Jesus spricht zu Martha in der Begegnung mit Martha und Maria: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird auf ewig nicht sterben. Amen. Singen wir noch ein Lied.